Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjung Weisori fand am 10. Juni in Seoul zum 30. Jahrestag des Volksaufstandes vom Juni eine Gedenkkundgebung für die Opfer des Volksaufstandes, für die Vereinigung des Landes und die Demokratisierung der südkoreanischen Gesellschaft statt, woran die Hinterbliebenen, die nicht beamteten berühmten Persönlichkeiten und die Bürger verschiedener Kreise und Schichten teilnahmen. Die Redner hoben hervor, die schlimmste Dekadenz der südkoreanischen Gesellschaft sei das Sicherheitsgesetz und die Repressalien auf die angeblichen nordkoreafreundlichen Personen. Man werde eine gesamtnationale Bewegung für die Klärung der brutalen Unterdrückung der Opfer, die Bestrafung der Verantwortlichen und die Beseitigung der Dekadenzen der konservativen Kräfte entfalten.